Erster Jahwe sprach zu Mose und Aaron und gab ihnen folgende Anweisungen. Zweiter, die Israeliten sollten sich in ihren Lagern aufstellen, wobei jeder Stamm sein eigenes Feldzeichen hatte. Sie sollten sich rings um das Offenbarungszelt lagern. Dritter, im Osten, also nach vorn, sollte das Lager Judas mit seinen Truppen sein Feldzeichen aufstellen. Naasson, der Sohn Aminadabs, war der Anführer der Söhne Judas. Viertes, sein Heer umfasste 74.600 gezählte Männer. Fünfter, neben dem Stamm Juda sollte der Stamm Issachar lagern, dessen Anführer Netanil, der Sohn Zuas, war. Sechstes, sein Heer hatte 54.400 gezählte Männer. Siebter, danach kam der Stamm Sebulon, dessen Anführer Eliab, der Sohn Hilons, war. Achtes, sein Heer zählte 57.400 Männer. Neunter, alle gezählten Männer im Lager Judas, zusammen mit den anderen Stämmen im Osten, waren 186.400. Diese Gruppe sollte als erste aufbrechen. Zehnter, im Süden sollte das Lager Rubens mit seinen Truppen sein Feldzeichen aufstellen. Elizur, der Sohn Sedeurs, war der Anführer der Söhne Rubens. Elftes, sein Heer umfasste 46.500 gezählte Männer. Zwölfter, neben dem Stamm Ruben sollte der Stamm Simeon lagern, dessen Anführer Selumiel, der Sohn Zurisadais, war. Dreizehntes, sein Heer hatte 59.300 gezählte Männer. Vierzehnter, danach kam der Stamm Gad, dessen Anführer Eliasaf, der Sohn Reguls, war. Fünfzehntes, sein Heer zählte 45.650 Männer. Sechzehnter, alle gezählten Männer im Lager Rubens, zusammen mit den anderen Stämmen im Süden, waren 151.450. Diese Gruppe sollte als zweite aufbrechen. Siebzehnter, das Offenbarungszelt und das Lager der Leviten sollten in der Mitte der anderen Lager aufbrechen. Sie sollten in der gleichen Ordnung aufbrechen, wie sie gelagert hatten, jeder auf seiner Seite und mit seinen Feldzeichen. 18. Im Westen sollte das Lager Ephraims mit seinen Truppen sein Feldzeichen aufstellen. Elisama, der Sohn Amihuds, war der Anführer der Söhne Ephraims. 19. Sein Heer umfasste 40.500 gezählte Männer. 20. Neben dem Stamm Ephraim sollte der Stamm Manasse lagern, dessen Anführer Gamliel, der Sohn Pedazurs, war. 21. Sein Heer hatte 32.200 gezählte Männer. 22. Danach kam der Stamm Benjamin, dessen Anführer Abidan, der Sohn Gideones, war. 23. Sein Heer zählte 35.400 Männer. 24. Alle gezählten Männer im Lager Ephraims, zusammen mit den anderen Stämmen im Westen, waren 108.100. Diese Gruppe sollte als dritte aufbrechen. 25. Im Norden sollte das Lager Dans mit seinen Truppen sein Feldzeichen aufstellen. Ahisa, der Sohn Amisadais, war der Anführer der Söhne Dans. 26. Sein Heer umfasste 62.700 gezählte Männer. 27. Neben dem Stamm Dan sollte der Stamm Asser lagern, dessen Anführer Pagiel, der Sohn Ochrans, war. 28. Sein Heer hatte 41.500 gezählte Männer. 29. Danach kam der Stamm Naphtali, dessen Anführer Ahira, der Sohn Enans, war. 30. Sein Heer zählte 53.400 Männer. 31. Alle gezählten Männer im Lager Dans, zusammen mit den anderen Stämmen im Norden, waren 157.600. Diese Gruppe sollte als letzte mit ihren Feldzeichen aufbrechen. 32. Das waren alle gezählten Israeliten nach ihren Stämmen und Lagern, insgesamt 603.550 Männer. 33. Die Leviten wurden jedoch nicht zusammen mit den anderen Israeliten gezählt, weil Jahwe es Mose so befohlen hatte. 34. Die Israeliten taten alles genauso, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Sie lagerten sich nach ihren Feldzeichen und brachen auf, jeder nach seiner Familie und seinem Stamm.